ist der Allgut gestapft. Seine Fahne machte jedem Angst. Er sah aus wie vom Vici zermatscht. Nur die Kotze erinnert an Fisch. Da kam das Monster aus dem Suff. Das Bierchen stramm, der Kopf so dumm. Immer wieder stöhnt es auf. Toto, hör mit dem Saufen auf. Nun saß ein Getränk. Es war so kühl und herb. Es sah her drauf, was da so steht. Toto, du trinkendes Etwas, du. Da kam das Monster aus dem Hund. Es schwankt so stark, der Lebertrumpf. Immer wieder wirkt es auf. Toto, hör mit dem Saufen auf. Da kam das Monster aus dem Sumpf. Es schwankt so stark, die Lebertrumpf. Immer wieder wirkt es auf. Toto, hör doch beim Vierten auf.